Häfe gegeben hätte. Ich danke für die Einladung und ich hoffe, dass sie ihren Sinn gehabt hat oder gewinnt. Also das Thema Bischöfe und Städte in Deutschland. Es ist ein weites Feld, auf das wir uns begeben. Ich will nicht die Zeit unnötig beanspruchen mit Lamentationen darüber, dass ich beinahe alles ausklammern muss. Ich möchte andererseits das Generalthema, I poteri temporali dei Vescovi, auch nicht als eine Eingrenzung verstanden wissen, des Sinnes etwa, dass ich mein Thema nun ganz auf die Verfassungsgeschichte zuzuspitzen hätte. Das Verhältnis Bischof-Städte führt doch in breite Bereiche auch der Sozialgeschichte hinein. Und ich würde meinen, dass die in der deutschen Historiografie übliche Definition oder das übliche Verständnis von Verfassungsgeschichte weit genug ist, auch einige Aspekte der Sozialgeschichte hier in unser Generalthema einzubringen. Vorweg brauche ich sicherlich nicht eigens zu betonen, aber es gehört nicht einfach zum Verständnis, dass eben bischöfliche Autorität, das ist eine wesentliche Voraussetzung ja unseres Themas überhaupt, bischöfliche Autorität geht bischöflicher Herrschaft längst voraus. Sie gründet in einer sozialen Achtung vor dem geistlichen Stand, auch vor dem Kirchenamt, und demgemäß hat es auch, was wir immer wieder in Rechnung stellen müssen, das ganze Mittelalter hindurch Bischöfe gegeben, die zuerst Seelsorger sein wollten und gar nicht so selten in Konflikten mit den Herrschaftsaufgaben gekommen sind. Ich kann dieses Thema Bischöfe und Städte in Deutschland natürlich auch nicht als eine Summierung nun von Lokalgeschichten angehen. Das würde viel zu weit führen und auch an der Sache vorbeiführen. Auch deshalb, weil die Etappen der mittelalterlichen Stadtgeschichte in den Zentralräumen zugleich den Etappen der mittelalterlichen Reichsgeschichte zuzuordnen sind. Und dies auch insbesondere deshalb, weil der Typ der Bischofsstadt bis ins 12. Jahrhundert hinein sowohl nach dem Entwicklungsstand als auch nach der Zahl schlechthin in Deutschland der dominierende Stadttyp gewesen ist. Wie gesagt, bis ins Ende des 11. Jahrhunderts hinein. Auch die deutsche Stadtgeschichte, um das kurz anzudeuten, ist grundgelegt in der Formierung des Civitas-Raumes der Spätantike, von der dann die Karolingerzeit stadtgeschichtlich gesehen schlechthin zehrt. Aber auch die Stadtgeschichte weiterhin ist sie zu sehen zu den großen Entwicklungen der Reichsgeschichte. Die ottonischen Herrscher runden durch Regalienverleihung einschließlich der Gerichtshoheit ab, was die fränkische Zeit bewahrt und auf- und ausgebaut hatte und aufs Ganze gesehen jetzt durchaus schon im Gegensatz zur Entwicklung des westfränkischen Raumes. Dann die Kirchenreform mit dem Investiturstreit, die die Regalienherrschaft in die Diskussion ziehen, was nicht nur reichsgeschichtliche, sondern auch erhebliche stadtgeschichtliche Folgen haben wird. Dann das Zeitalter der Territorialisierung. Es bringt einerseits die staufische Reaktivierung von Reichsrechten, nicht zuletzt in den Bischofsstädten als den Falkstädten, wo die Reichsrechte in dieser besonderen Weise reaktiviert werden. Aber dieses Zeitalter der Territorialisierung und auch eben dieser besondere staufische Aspekt in der Stadtgeschichte stellt sich zugleich dar als staufische territorialpolitische Konkurrenz in dem Zusammenhang die Städtegründungen vom 12. Jahrhundert an sind ja durchaus auch in den Zusammenhang der Territorialpolitik einzuordnen. Und das tun selbstverständlich auch die Bischöfe im gleichen Maße. Dann zu Aktenzeiten, geradezu der deutschen Stadtgeschichte, sind die Jahre dann nach 1198, dann auch noch einmal in dem sogenannten Endkampf unter Friedrich II. Zwischen westlicher und geistlicher Gewalt geworden. In dieser Zeit ist eine Vielfalt an Formen des politischen Lavierens bei allen Beteiligten zu beobachten, und es gibt eine Fülle von Privilegien für und wider Bischöfe und Stadtherren. Das Thema Bischof und Stadt müsste jetzt auch eben das neuartige Verhältnis der Bischöfe zu den Städten im Territorium berücksichtigen, sowohl den gewachsenen als auch den neu gegründeten. Nun also die Frage, Bischof und Stadt in Deutschland ist also Geschichte der Bischofsstadt. Ich möchte meinen, dass man bis in das 12. Jahrhundert hinein diese Frage bejahen darf. Und diese positive Antwort besagt dann zugleich, dass alle Bischofssitze Stadtherrschaft geübt haben. Das ist eine doch sehr wesentliche Feststellung, die in gewisser Hinsicht allerdings einzuschränken ist. Ich werde das auch tun. Alle Bischofssitze sind zur Stadtherrschaft aufgestiegen, wenngleich nicht alle konkurrenzlos in ihrer Stadt. Und das bedeutet auch nicht, dass die Grundlagen schlechthin dieselben gewesen wären. Insbesondere wäre hier auf die Gewichte von domanialer Herrschaft und Ausübung hochrichterlicher Gewalt auf anderen Grundlagen als denen der Immunität besonders einzugehen. Also grundsätzlich gibt wohl das Gesagte, und daraus wäre zu schließen, dass auch die historisch-genetische Schichtung der Bistümer in Deutschland von der Spätantike bis in die Ottonenzeit an sich ohne prinzipielle Bedeutung für die Entfaltung von Stadtherrschaft an sich gewesen ist. Das ist immerhin doch erstaunlich. Wir haben ja doch die älteste Schicht der wirklich an Civitates anknüpfenden Bistümer, dann die Regeneration in Zonen stärkerer Verschüttung, wenn Sie an Beispiele wie Konstanz, Augsburg denken, dann die Schicht der bonifatianischen Bistümer, dann die karolingischen Gründungen, die ottonischen Gründungen. Jetzt allerdings beginnen meine Einschränkungen. Wenn mich alles täuscht, oder mich nicht alles täuscht, sind allein Ottos des ersten Missionsbistümer Havelberg und Brandenburg, dann die spätottonischen Prag und Olmütz nicht zur Stadtherrschaft aufgestiegen. Nun die einen, weil sie bis ins 12. Jahrhundert hinein so gut wie nicht besetzt werden, nicht dauernd besetzt werden konnten, die anderen, weil sie ihre Geschichte unter den böhmischen Herzögen, dann Königen, auf ganz anderen Voraussetzungen gingen. Aber anzuführen, und das ist wiederum sehr symptomatisch, sind dann noch die welfischen Gründungen des 12. Jahrhunderts. Die welfischen Gründungen, das ist also das nach Lübeck verlegte Oldenburg und dann Ratzeburg und Schwerin, die sind nicht mehr zur Stadtherrschaft aufgestiegen, wenngleich die Bischöfe hernach allerdings auf sehr verschlungenen Wegen durchaus sonst kleine Territorien bilden konnten. Ich erwähne diese, vor allem das Beispiel Lübeck, wäre unter diesem Gesichtspunkt interessant, und erwähne es deshalb besonders. Diese Bischöfe oder diese Beispiele müssten den Stoff geben für das Gewicht nicht minder interessante Thema Bischöfe ohne stadtherrliche Protestas in ihrer Stadt. Ich muss dieses Thema ganz ausklammern, weil meines Wissens es überhaupt noch nicht für diese Zeit bearbeitet ist. Ich auch darauf jetzt erst aufmerksam geworden bin. Das Beispiel Lübeck wäre unter diesem Gesichtspunkt sicherlich ein lohnendes Thema. Der Grund für eine Bischofsstadt, also im verfassungsrechtlichen Sinne, ist damit meines Erachtens nach zum letzten Male im Jahre 1007 mit der Gründung Bamberg gelegt worden. Wahrscheinlich zum letzten Mal nicht nur in Deutschland, sondern in der europäischen Geschichte. So zur Forschung, ich sollte vielleicht, obwohl ich fürchte, dass es lang wird. Also die Zahl der Titel über einzelne Bischofsstädte ist sehr groß. Es ist natürlich so, dass in kaum einer der Studien der deutschen Forschung des 19. und 20. Jahrhunderts, die sich irgendwie um die mittelalterliche Stadtgeschichte bemühen, Genese der Stadt, ihrer Gemeinde, ihres Bürgerrechts, dessen, was man für das Wesen der Stadt hielt, die Bischofsstadt oder Bischofsstädte ausgeklammert hätte. Demgegenüber sind Studien zum mittelalterlichen Stadttypus Bischofsstadt in der deutschen Forschung Raritäten. Ich finde an sich sogar nur einen Versuch, die Bischofsstadt nach ihren Hauptentwicklungslinien zu zeichnen, von Friedrich Merzbacher. Dem Untertitel Entwicklung und Bedeutung eines mediterran-abendländischen Städtetyps. Ein Vortrag von 1961, dem ich manche Anregung verdanke. Aber wegweisend in der typologischen Erarbeitung der Bischofsstadt ist noch vor der Jahrhundertwende vor allem Siegfried Rietschel gewesen. Unter seinen Arbeiten sind solche zu finden, wie die über die Civitas auf deutschem Boden bis zur Karolingerzeit, dann das Burggrafenamt, damit das wichtige Thema der Hochgerichtsbarkeit in den Bischofsstädten, aber ebenso wichtig seine Untersuchung von Markt und Stadt und auch eine Untersuchung über die Erbleihe, die Entstehung der freien Erbleihe, das heißt über städtische Bodenverhältnisse, besonders in der Bischofsstadt wichtig wird für die frühe Entwicklung. Von Rietschel ist wohl auch der Begriff des topografischen Dualismus in die Forschung eingeführt worden und besonders eindringlich am Gegenüber von Domburg und Gewerbe- oder Marktsiedlungen demonstriert worden, aber auch am Nebeneinander konkurrierender kirchlicher Institutionen in den Bischofsstädten selber. Gerade diese verfassungstopografische Arbeitsweise ist seitdem verfeinert worden bis geradezu zu manieristischen Fertigkeiten im Umgang mit Stadtplänen. Und die typologische Fragestellung ist dann neuerdings noch einmal besonders hervorgekehrt worden in vergleichenden Studien zum hochmittelalterlichen Stadttypus der Bischofsstadt in Oberdeutschland, Augsburg-Freising, Konstanz-Regensburg, von Klaus Hefel, eine Münchner Dissertation von 1970. Sie ist in vieler Hinsicht, wenngleich mit neuerer Fragestellung, eine Art Gegenstück zu einer älteren Arbeit von Rüttimeier über die rheinischen Bischofsstädte, Stadtherr und Stadtbürgerschaft in den rheinischen Bischofsstädten, der Kampf um die Hoheitsrechte im Mittelalter. Auf diese Fragestellung ist allerdings die neuere Arbeit nicht mehr so zugespitzt. Die ältere von Rüttimeier war von 1928. Von Hefele wird dann ein Akademievortrag Schlesingers über die bayerische Bischofsstadt von 1969 erwähnt, der aber meines Wissens nach nicht gedruckt ist, obwohl ich gerade diesen Beitrag einiges entnehmen könnte, aber ich, wie gesagt, glaube, dass er noch nicht gedruckt ist. Weitere Titel nenne ich dann von Fall zu Fall. Ich darf auf das Buch von Bruno Dauch, das vom Titel her hier hinzugehören scheint, besonders hinweisen. Die Bischofsstadt als Residenz der geistlichen Fürsten von 1913. Aber das Buch geht an sich der Frage nach, wann und aus welchen Gründen die geistlichen Fürsten eben zeitweise oder auf Dauer ihre Bischofsstadt verlassen mussten. Und das Problem der Residenzgründungen nach Relativierung oder gar Zurückdrängung und Abschaffung der Bischofsstadt, der Bischofsherrschaft steht hier im Vordergrund. Ich darf dann noch auf eine Gruppe von Arbeiten hinweisen. In der neueren Forschung zur Stadtgeschichte hat ein Buch von 1859 eine erstaunliche Aktualität gewonnen. Karl Wilhelm Nitzsch, Ministerialität und Bürgertum im 11. und 12. Jahrhundert. Nun, die volle Tragweite der sozialgeschichtlichen Konsequenzen dieses Buches hat eigentlich zum ersten Mal nach einigen Anregungen Schlesingers 1968 Knut Schulz demonstriert mit einem Buch über Ministerialität und Bürgertum in Trier. Man kann sagen, dass seitdem und gerade in den Bischofsstädten die Ministerialen so etwas wie das Lieblingskind der Forschung, der deutschen Forschung geworden sind, der soziale Aufstieg im Herrendienst, die Entstehung des Patriziats, wie weit Ministerialität als Mitträger kommunaler Bewegung aufgefasst werden darf, die Führung von Ministerialen in der Korporationsbildung, Ausbildung von ministerialen Rechten als Mustern von Rechtsaufzeichnungen auf dem städtischen Bereich, die Münzerhausgenossen, selbst das Problem der Zunftbildung und andere davon berührte Themen sind in diesem Zusammenhang gerückt und nicht zuletzt auch die Entstehung der Ratsverfassung. Ich möchte auf vier Themenkreise nun näher eingehen, wobei ich wohl von vornherein sage, drei wäre besser, und dann aber nicht 1, 2, 3 behandeln, sondern 1, 2, 4 nach dem, was Sie vorliegen haben. Also Aspekte des Kontinuitätsproblems, das Problem von Gemeindebildung und Ortsrecht und die kommunale Bewegung. Nun, Aspekte des Kontinuitätsproblems, ich will mich da sehr kurz fassen, zumal auch durch den Vortrag von Herrn Mohr schon Gelegenheit gegeben war, in der Diskussion ein oder zwei Punkte wenigstens anzuschlagen. Ich sollte aber doch feststellen, dass die Historiografie, vor allem gestützt auf die Archäologie, doch der Civitas auch auf deutschem Boden eine erhebliche Bedeutung als Kontinuitätsträger nun zuspricht. Allerdings hat sich die Diskussion, vor allem der Nachkriegszeit, nun sehr differenziert, sehr genau in die Bereiche der materiellen, der geistigen Kultur, topografische, wirtschaftliche, verfassungsrechtliche, soziale, geistige Faktoren, nun wirklich einmal punktuell, eins nach dem anderen, was jeweils ein Befund zuließ, aufgerollt, hat also ihre Aussagen auf eine Fülle lokaler Befunde gestützt und nicht mehr die Diskussion mit einem globalen Kulturbegriff geführt, der im Grunde zu keinem brauchbaren Ergebnis beitragen konnte. Ich muss mir versagen, hier über all diese Einzeldinge, Siedlung und Mauer und Markt, Gewerbe, Kirche, Kult im Allgemeinen, besondere Bedeutung der Memorienstätten, Heiligenverehrung einzugehen, aber indem ich die Stichwörter gewissermaßen in den Kopf werfe, verbinden sie ja da etwas. Unter den Kontinuitätsfaktoren ist dann zuletzt auch ein Phänomen für die mittelalterliche Bischofsstadt diskutiert worden, das wir auch im Anschluss an den Vortrag von Herrn Mohr hier zur Sprache bringen konnten. die besondere Form schon bischöflicher Herrschaft in der Spätantike. In der deutschen Forschung, soweit ich sehe, in der Nachkriegszeit, ist die Diskussion vor allem durch einen Aufsatz von Friedrich Fittinghoff zur Verfassungsgeschichte der Spätantiken statt, in Vorträgen und Forschungen 4, 1958 herausgearbeitet worden. Fittinghoff hat also da in der Tat die Sache so dargelegt, dass eben der Zusammenbruch der Staatsgewalt in den Wirren des 5. Jahrhunderts, das Versagen der staatlichen Verwaltung, zwangsläufig den Bischof zum tatsächlichen Herrn der Civitas gemacht hätten. Und dass hier natürlich, und dass hier nun Vorformen einer bischöflichen Stadtherrschaft des Mittelalters, so Fittinghoff, vorlägen. Nun, er spricht von der Civitas und Vorform der bischöflichen Stadtherrschaft des Mittelalters. Wir haben uns selber schon klarlegen können in der Diskussion, dass sich die Sache quellenmäßig eben nur auf die Kodizes stützen kann und man diesen Hinweis eben primär in eine typologische Betrachtung des Problems, und da wird man sie immer einbringen müssen, aber für die lokalgeschichtliche Betrachtung ist allenfalls ein Hinweis gegeben, auf so etwas zu achten, aber man darf nicht ohne weiteres voraussetzen, dass das überall und gleichmäßig aktuell gewesen wäre. Die deutsche Forschung hat hier viel ganz andere Probleme. Die Bischofslisten des Civitates am Rhein und bis weit hinein in die Gallia weisen erhebliche Lücken auf, die immer noch zur Vorsicht mahnen. Ganz davon abgesehen, dass im Frankenreich die Bischöfe, die, wenn sie sie schon seit Konstantin ausgeübt hätten, die staatlichen Funktionen in der Civitas auch insofern wieder verloren, als die Frankenherrscher eben auch an den Orten der Bischofssitze Grafen einsetzten. Und erst mit dem Erwerb von Immunität konnte eine erste Stufe öffentlicher Gewaltübung gewonnen oder, wenn man dann will, zurückgewonnen werden, aber sie blieb lange nicht konkurrenzlos und hing auch in der Stadt zunächst doch wohl vor allem am Grundbesitz. Aber nichtsdestoweniger waren Voraussetzungen dafür eben doch kontinuierlich gegeben. Und neben der Heranziehung zu staatlichen Aufgaben ist die Stellung der Bischöfe im spätantiken Gemeinwesen über den Zuwachs an wirtschaftlicher Ausstattung gefestigt worden und durchaus mit öffentlich-rechtlichen Wirkungen, die über die eigentlich karitativen Aufgaben hinaus auf das Bauwesen etwa übergegriffen haben. Dafür haben wir nun auch Anhaltspunkte im rheinischen Raum. Rückschlüsse auf diesen Befund allerdings erst für das 6. Jahrhundert, nicht früher. Die sind nun also auch in den Civitates am Rhein möglich, etwa wenn Venantius Fortunatus den Bischof Sidonius zur Zeit Teudebergs 533-47, den Bischof Sidonius als den Wiedererbauer der Stadt Mainz und Protektor ihrer Bevölkerung feiert, wir auch sonst beobachten können, dass die Bischöfe Sorge tragen für die Restauration der Kultbauten, die wiederum für Trier beispielsweise als Leistung des Nicetius von 26 bis 66 durch Gregor von Tours überliefert und auch archäologisch gesichert ist. Aber auch so Anhaltspunkte wie etwa einen Ziegelfund aus Straßburg, wobei der Ziegel die Inschrift Arbogast, Fizet glaube ich, aber jedenfalls Fizet der Bedeutung nach hat, deutet darauf hin, dass der Bischof Arbogast als Bauherr Und offenbar, wenn die Ziegel gebrannt wurden mit dieser Inschrift, doch wohl in öffentlichen Funktionen tätig gewesen ist. Nun, die Auffassung, die zumindest von der Kölner und der Trierer archäologischen Forschung vermittelt wird, dass nämlich bis weit in die merowingische Zeit hinein und vielleicht sogar bis ins 8. oder gar 9. Jahrhundert, und man macht für vieles heute die Normannenfälle verantwortlich, natürlich bei allen Einbußen und auch dem fortschreitenden Verfall der Bauten, diese Civitatis eben doch im Erscheinungsbild immer noch einen Rest stadtrömischen Charakters bewahrt hätten. Ich nehme das vor allem meinem letzten Bericht, den Schindler in einem Band über Vor- und Frühformen der europäischen Stadt, gerade am Beispiel Triest entwickelt hat, möchte aber feststellen, dass diese Auffassung wohl allgemein Anhänger gewinnt. Nun, in diesem Zusammenhang darf wohl auch die schon früh einsetzende Legendenbildung gerückt werden, in der das Andenken der Bischöfe verewigt wurde, wiederum etwa Gregor von Tour, wenn er die Geschichte von der wunderbaren Befreiung der Trierer von der Pest durch Niketius erzählt. Vor einem Tor wacht Eucharius, heißt es da, vor dem anderen hält Maximin die Wache, inmitten waltet Niketius, gemeint die Kirchen vor den Toren der Stadt. Eucharius ist die Kirche St. Matthias und dann St. Maximin und der Dom, in dem Niketius waltet, in der Mitte. Es ist also auch hier eben in dieser Übergangszeit im Ansatz bereits ein Ausgangspunkt zu fassen, der sicherlich verfassungsgeschichtlich nicht verbindlich präzisieren lässt, aber der jedenfalls eine Position des Episkopats, eine soziale Achtung erkennbar macht, die durchaus auf öffentlichen Leistungen des Bischofs beruht, ganz gleich, ob sie verfassungsrechtlich nun verankert waren oder nicht. Nun, ich darf vielleicht auch auf einen Punkt hier zu sprechen kommen, der in der jüngeren Diskussion meines Wissens etwas zurückgetreten ist, auf den ich durch einen Hinweis allerdings bei Merzbacher, aber dann durch Lektüre auch dieses Aufsatzes selber noch einmal gekommen bin. Von Paul Kirn gibt es einen Aufsatz, der mittelalterliche Staat und das geistliche Recht, in der ZRG KA 15, 1926, Zeitschrift für Rechtsgeschichte, kanonistische Abteilung 15, 1926. Kirn geht hier auch von den Kaisergesetzen des 4. bis 5. Jahrhunderts aus, die also dieses Judicium Episkopale staatsrechtlich verankert hätten. Kirn zieht dann eine Verbindung zum dritten Konzil von Toledo 589, also nun im Westgotenreich, wo tatsächlich wohl eine auf der Grundlage der Kodizes eine Oberaufsicht der Bischöfe über das weltliche Gericht konzipiert worden ist. Aber eben in diesem Bereich. Aber Benedictus Levita hat diesen Kanon 18, den einschlägigen von Toledo, im Frankenreich durch Aufnahme in seine Kapitulariensammlung vertreten, aber das ist vergebens gewesen. Nun aber, Kirn, ich weiß nicht und habe auch durch Informationen, die mir allerdings nur in relativ kurzer Zeit möglich waren, nicht herausbekommen können, auch nicht mit Hilfe der neuen Handbücher zur Kirchengeschichte von Jedin herausgegeben, ob wirklich klare Vorstellungen darüber existieren, inwieweit auch die geistliche Gerichtsbarkeit des Mittelalters, und darauf kommt es Kirn nun an, die geistliche Gerichtsbarkeit in einer Kontinuität zu dieser kaisergesetzlichen Grundlage betrachtet werden darf. Nun, wenn das wirklich, wie es bei Kirn den Anschein hat, behauptet werden sollte, würde ich auch da sehr vorsichtig sein und zunächst davon ausgehen, dass die mit der weltlichen, nun tatsächlich im Frankenreich bereits konkurrierende Gerichtsbarkeit des Episkopats im Fränkischen Reich allenfalls diese Gerichtsbarkeit in ihrem Anspruch spätrömisch sein kann, nicht aber in den Formen ihrer Organisation. Sie formiert sich ja in den bekannten, wenn auch nicht in allem, zumindest der Genese nicht sichtbar erkennbaren Denkgerichtsbarkeit, aber wir wissen durchaus aus Quellen des späten 9. und 10. Jahrhunderts, Reginov von Prüm vor allem, dass diese Senkgerichtsbarkeit dem Formalismus des fränkischen Gerichtswesens folgt. Aber, und deswegen gehe ich hier darauf ein, das hat Kirn wohl richtig gesehen. Diese Senkgerichtsbarkeit ist Recht eigentlich ein Phänomen des germanischen Rechtsbereichs geworden, und Kirn hat sie geradezu als ein Produkt mangelhafter Kontinuität von der Antike ins Mittelalter auf den Boden der Stadt interpretiert, oder anders gesagt, er hat eine Relation hergestellt des Sinnes, dass der Senk sich eben gerade von der Verdünnungszone des spätantiken Städtenetzes her ausgebreitet habe. Also wenn man so will, eine negative Wirkung des Kontinuitätsproblems, negative Wirkung ist auch falsch, aus einem negativen Befund, dem Mangel an Civitatis, hier einen Aspekt des Kontinuitätsproblems von ganz eigentümlichem Gewicht, auch für das Verhältnis Bischof und Stadt in Deutschland. So gesehen wäre also in der Projektion die Senkgerichtsbarkeit eine Lösung der Aufgabe, die weiten ländlichen Teile einer Diözese mit bischöflicher Jurisdiktionsgewalt zu durchdringen. In dieser Form stellt sich das Problem in einem civitasreichen Raum jedenfalls nicht. Und für die Stadtgeschichte hat das wiederum auch in Deutschland insofern seine Bedeutung, als in die Organisation der Senkgerichtsbarkeit die Stadt auch einbezogen wurde und sich insofern die Entfaltung der Parochien, schließlich dann hinterher die Organisation in Archidiakonaten, eine Rolle gespielt hat, sich von hier aus auch erhebliche stadtgeschichtliche Wirkungen eingestellt. Und ich möchte meinen, dass die Bedeutung der Parochie als eines gemeindebildenden Faktors, wir werden darauf noch zu sprechen kommen, in Deutschland sicherlich eine größere Bedeutung gewonnen hat als in Italien und zum Teil sich das von hier erklären mag, als die Parochie eben Senkgemeinde, Gerichtsgemeinde des geistlichen Gerichts geworden ist. Ich will hier die Fernwirkungen des so angelegten Kontinuitätsproblems durchaus nicht thematisch hier überreizend überziehen. Aber ich halte eine Frage wie diese doch durchaus für legitim. Hätte etwa der Bischof von Cremona in den 1070er Jahren mit seinem geistlichen Gericht aufständige Bürger verurteilen können, im gleichen Jahr Anno von Köln mit dem geistlichen Gericht die aufständische Bürgerschaft zur Stäubung und Blendung und Vermögen mit Stäubung, Blendung und Vermögensbußen bestraft. Oder eine Frage, die eben auch auf dieser Grundlage liegt, hätte etwa das erzbischöfliche Offizialat von Reims um 1200 Klage darüber führen können, dass es von den Stadtbürgern gehindert werde, über Wucher, Meineid, Ehebruch, Meinkauf, De falsis mensuris zu richten, wie das 1258 Konrad von Hochstaden einem Schiedsgericht vortrug mit dem Anspruch, dass all diese Vergehen vor das geistliche Gericht gehören. Ein anderes Problem, das ich unter demselben Aspekt kurz hier anschneiden möchte, das Marktproblem. Der Markt ist auf ständige wirtschaftliche Reaktivierung angewiesen, aber auch gerade im Hinblick auf mein Thema Bischöfe und Städte in Deutschland in abendländischen Dimensionen zu sehen. Insofern nämlich mittelalterliche Marktgründungen in den von der Antike vorgeformten Räumen äußerst selten sind. Traute Endemann hat das für Westfranken aufgedeckt, Markturkunde und Markt in Frankreich und Burgund 1964. Die Märkte waren hier einfach da, noch da, wieder da, und wo sie neu geschaffen wurden, dort eben in Analogie zu dem Vorhandenen und vor allem ohne Lenkung von oben. Und demgemäß ist das Interesse des fränkisch-karolingischen Königtums am Markt auffallend gering. Bis zum 19. Jahrhundert lassen sich keine königlichen Ansprüche auf den Markt und seinen Gewinn feststellen. Wohl war er Gegenstand königlicher Fürsorge. Etwa Pippin der Jüngere mahnt 744 die Bischöfe nach Reformsynode in ihren Civitates für die Ernährung der Bevölkerung in Notzeiten Sorge zu tragen durch Einrichtung von Speichern und Märkten. Das ist admonitiv zu verstehen. Ebenso auch die Forderung, dass die Bischöfe Maße und Gewichte kontrollieren sollten. Der König schaltet sich sonst nicht weiter ein. Karl der Große setzte 805 in Magdeburg den Missus Aito ein. Aber hier herrscht eine ganz besondere Situation, eben Grenzhandel, überdies Grenzhandel mit Waffen. Karl der Kahle verlangte dann 864 von den Grafen die Aufstellung einer Liste aller Märkte seines Reiches. Nun dürfte doch ein Erwachen königlichen Interesses deutlich sein. Es lässt sich dies auch in wenigen Beispielen im aquitanischen Raum dieser Zeit, bei Endemann ist das belegt, nachweisen. Immerhin das Fazit dürfte doch wohl dahingehend zu ziehen sein, dass es vor dem 19. Jahrhundert keinen Begriff von einem Marktregal gibt. Für Münze und Zoll gilt durchaus nicht das Gleiche. Man kann das auch daran beleuchten, dass etwa die Mönche von Corvey 833, weil sie einen Markt einrichten wollen, sich an Ludwig den Frommen wenden, der ihnen aber kein Marktprivileg erteilt, sondern ein Münzrecht verleiht. Ähnlich ist es wenig später im Verhältnis Brünn zu Lothar I. Ein Zollprivileg für Rommersheim wird ausgestellt, was praktisch einer Marktgründung gleichkommt, aber dass der Markt als Gegenstand königlicher Verleihung und sein Recht als Gegenstand königlicher Verleihung begriffen wäre, ist noch nicht der Fall. Also, es ist also in diesem Fazit vor dem 9. Jahrhundert kein Begriff von einem Marktregal, auch wohl ein Reflex eben des Kontinuitätsproblems und der bischöflichen Waltung in den Civitates zu sehen. Und zwar bildet sich mit der Teilung des Fränkischen Reiches dann sogar rasch ein sichtbarer Unterschied der Wirtschaftsräume gerade darin fort, dass in Ostfranken das Marktrecht nun zum Regal wird, der Markt einfach besonderer Sorge des Königs bedarf, um existieren, ja, um überhaupt ins Leben zu treten, also das Marktrecht zum Regal wird, in Westfranken der Markt aber im Recht der Grund- oder Stadtherrschaft bleibt, abgesehen von Ansätzen im engeren Bereich des französischen Königtums, westfränkischen Königsherrschaft selber. Heinrich Büttner hat die doppelte Grenze, die hier ja nun aufgetreten ist. Civitas-Raum, freie Germania und dann eben hinterher mit den Verschiebungen West-Ostfranken gerade nach diesen Wirkungen hin interpretiert, und dann auch erklären können, warum die alten Civitates am Rhein, auch im Ostfränkischen Reich hernach, keine Marktrechtsprivilegien erhalten haben. Es ist unter den Neugründungen dann im Missionsland 888 zuerst das Erzstift Bremen mit einer Urkunde Arnolds, dann erhält die bonifazianische Civitas Eichstätt ein Marktrecht von Ludwig dem Kind 908. Ludwig konnte es mit dem einfachen Hinweis verleihen, dicut in ceteris mercationem lotis mos est, die sicherliche Orientierung bei wirtschaftlicher Lage der Entwicklung an den rheinischen Civitate. Übrigens ist in der Urkunde Ludwigs des Kindes zugleich das Recht zur Befestigung verliehen worden für Eichstätt und dann zusammengefasst die Gruppe der Rechte Markt, Münze und Befestigung Mercatum et monetam habere urbemque construere. Das sind also offenbar die Inbegriffe dieses Stadtbegriffes um 900. Man kann das dann auch noch ein wenig ausweiten in die Perspektive, dass damit gleichsam der Sorge des Bonifatius um die Würde des Ortes für Bistumsgründungen, wie sie nach den altkirchlichen Konzilien gefordert war, Bonifatius hatte bei Gregor dem Dritten angefragt, ob er denn da in dieser wilden Wüste Bistümer gründen dürfte. Und Gregor der Dritte hat ihm geantwortet, nach Kirchenrecht nur an Orten, die besondere Würde im Grunde unter dem Verständnis einer Civitas mitbringen. Aber das war eine ganz antikisch gedachte Mahnung, eben mit Hinweis auf Sartica 343. Gewissermaßen trägt man dem im Nachhinein noch Rechnung mit diesem urbemque construere. Und in den alten Civitates am Rhein war also der Markt von vornherein intuitio et defensio immunitatis gerückt. Er war mit von vornherein mitgeschützt und da er nicht begründet zu werden brauchte, brauchte er auch nicht separat geschützt zu werden. Und dies erklärt doch wohl das Fehlen der Privilegien, wobei trotzdem später Marktrecht mit Hinweis auf das in diesen rheinischen Civitates geltende Recht verliehen werden konnte. Ich darf zu einem zweiten Punkt, Gemeindebildung und Ortsrecht, übergehen. Das sind Probleme, die ich damit anschneide, die auf den ersten Blick vielleicht nicht als Beitrag zu unserem Thema aufgefasst werden. Und ich muss auch klarstellen, dass es in der Tat hier wiederum nur um einen Anteil der geistlichen Herrschaft in Deutschland gehen kann, jedoch in einem faktisch sehr hohen Maße. Und im engeren deutschen Reich des 10. Jahrhunderts Stadtgemeinden anderswo als in Bischofsstädten suchen zu wollen, bliebe wohl vergebliche Mühe. Im Übrigen beleuchtet dieser Hinweis meines Erachtens auch schlagartig die Diskussion über die Vor- und Frühformen der nordeuropäischen Stadt, also an Hafenplätzen, Handelsplätzen. Die Diskussion hantiert natürlich ausschließlich mit sozial-ökonomischen Kriterien. Die Frage der Stadtgemeindebildung lässt sich hier überhaupt noch nicht stellen. Der bischöflichen Stadtherrschaft ist meines Erachtens und in durchaus sozialgeschichtlicher Wertung, ist das gesagt, eine rechtstypenbildende Wirkung von erheblicher Bedeutung in der deutschen Stadtgeschichte zuzusprechen. Natürlich gilt das dann auch für die quasi auf gleicher Ebene sich entwickelnden ottonischen Marktsiedlungen unter reichsklösterlicher, reichsstiftischer Hoheit. aber wiederum ein Gewicht, fraglos in den Bischofsstädten. Das Thema ist nun viel diskutiert, das ergebe eine Bibliografie für sich, in der Namen wie Planitz, Ennen, Steinbach, Kröschel, Ganzhoff, Büttner, Schlesinger, Namen, die jedenfalls mehrfach erscheinen müssten. Zuletzt auch Dilcher mit nicht unwesentlichen, allgemein beachtenswerten Feststellungen, meine ich, an den lombardischen Bischofsstädten. Nun überholt sind zwei Extreme der Interpretation, die Gildetheorie mit der Vorstellung, dass Stadtgemeinden durch Conjuratio, speziell von Kaufleuten, begründet worden seien. Das gilt mutatis mutandis allenfalls für Gründungsstädte, wie etwa Freiburg im Breisgau 1120, wenn man von einer Conjuratio, aber ganz anderen Sinnes, ausgehen will. Ich kenne jedenfalls keine Altstadt, an der sich Planet-Konzeption heute noch verifizieren ließe. Die Conjurationes des 11. und 12. Jahrhunderts zeigen immer schon Gemeinden in Aktion. Die Conjurationes sind möglicherweise bedeutsam für den Zuwachs an Rechten, aber sie sind nicht konstitutiv für die Gemeinde. Ebenso überholt ist die ältere sogenannte Landgemeindetheorie in der Fassung von Belos vor allem mit der Gleichstellung von Land- und Stadtgemeinde begründet auf Allmendebesitz. Das ist so die Substanz dieser Theorie. Franz Steinbach ist einer der sichersten Kritiker, zumindest am Ende, der sichersten Kritiker von Belos gewesen. Und er hat für weite Räume, ausgehend allerdings speziell vom rheinischen Raum, eine Dezentralisation des fränkischen Gerichtswesens und damit die Bildung kleinerer Gerichtsgemeinden als einen entscheidenden gemeindebildenden Faktor herausgearbeitet. Ich sollte vielleicht doch ein, zwei Sätze dazu sagen, weil ich doch nicht gleichmäßig voraussetzen darf, dass das mit diesem einen Satz verstanden wird. Ich spreche immer schon von Gerichtsgemeinden und im Grunde ist nach dieser Auffassung ein Gerichtsbezirk, ob comitatus, ob pagus, in welchen Grenzen immer, jedenfalls die diesem Gericht zugeordneten Freien sind als die Gemeinde des Gerichts verstanden. Die unter dem Grafen als dem Richter und bei Zusammentritt des Gerichtes durchaus alle erscheinen können, aber in karolingischer Gerichtsreform eben die Vertretung gewissermaßen der Gemeinde durch Schöffen vorgesehen ist, die dann als Urteiler fungieren. Diese Bezirke sind natürlich in sehr großen Ordnungen, entstanden. Und ein Prozess einerseits der Zerrüttung dieser Grafschaftsordnung, andererseits aber wohl auch der Dezentralisation, führt auf kleinere Einheiten solcher Gerichtsordnungen und damit auch ganz allgemein zunächst gesprochen solcher Gerichtsgemeinden. So also ist das zu verstehen, wenn Steinbach von einer Dezentralisation des fränkischen Gerichtswesens, Bildung kleinerer Gerichtsgemeinden als Faktor hingewiesen hat. Und für die deutsche Stadtgeschichte hat, ich werde das gleich noch etwas näher ausführen, das sicherlich prinzipiell Bedeutung gewonnen. Nun aber trotz der Kritik Steinbachs an Belo hat auch Steinbach dann noch ein Kapitel seiner Untersuchung über Stadtgemeinde und Landgemeinde überschrieben, die Landgemeinde als Vorbild der Stadtgemeinde. Damit ist also immer noch eine typologische Priorität der einen vor der anderen postuliert. In der neuen Diskussion ist das ich will nicht sagen ausdiskutiert worden, aber im Grunde dahingehend entschieden worden, dass es zumindest nach der Quellenlage spekulativ bleibt, dass etwa Notka von St. Gallen um das Jahrtausend das uns Landgemeinden unterscheiden kann als burglich und geburlich. Beide sind in Civilis, also offenbar Rechtskörperschaften, jedoch an Orten unterschiedlichen Typs. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass diese Belege bei Nopka nicht die Diskussion berühren, die geführt worden ist zwischen Schlesinger und Dilscher um Burgrecht bei Nopka. Das sind andere Quellenstellen, wobei meines Erachtens die Interpretation Schlesingers durch Köbler auch in dieser Frage, die ich aber jetzt nicht anschneiden will, nicht schlüssig überholt worden ist. Nun, das bislang Gesagte wäre einzuschränken, zugleich zu verdeutlichen mit einer Konkretisierung dessen, was man unter Gemeinde verstehen kann. Ich sprach also jetzt von den Gerichtsgemeinden und ich spiele damit an auf den langen Prozess der Ausgrenzung gerade spezifisch des Stadtgebiets aus dem Hochgerichtsbezirk der Grafschaft. Dieser Prozess läuft sehr unterschiedlich ab, aber es gibt eine große Linie, die ist eingeleitet mit den Immunitätsverleihungen an ein Domstift, also Herausnahme des Bistumsgutes aus der gräflichen Gerichtsbarkeit. Sie wird fortgesetzt mit dem Aufstieg von Domvögten zu grafengleichen Hofvögten und sie wird abgeschlossen mit der Ausgliederung einer städtischen Gerichtsgemeinde, eines Distriktus, in den Grenzen des Stadtbezirks, der dann unter einen Stadtrichter gestellt wird. Häufig nennt er sich Burggraf, aber längst nicht regelmäßig, Urbis Praefectus. Auf die Vielfalt einzugehen, die hier verwaltungsrechtlich möglich ist, das hieße Stoff für, ich würde sagen, sogar mehr als einen neuen Vortrag ausbreiten. In unserem Zusammenhang am wichtigsten ist, dass der Hochstiftsvogt zugleich Stadtvogt bleiben kann. In Straßburg ist etwa dieser Fall gegeben. Aber gerade mit diesem Hinweis wird auch klar, was bei dieser Fragestellung besonders wichtig ist, worauf es eigentlich ankommt, nämlich, dass sich ein Gericht konstituierende Gemeinden bilden. In Köln dürfte die Entwicklung bereits im 10. Jahrhundert zum Abschluss gekommen sein, das hat Franz Steinbach dargelegt, in Mainz nicht später, für die Frühgeschichte Mainz im Mittelalter ist vor allem ist das neue Buch von Falk, Geschichte der Stadt Mainz, hier Band 2, 1972, sehr hilfreich. Für Mainz ist der Burggraf 1028 belegt, das ist sogar etwas früher als in Köln. Aus Worms haben wir das einschlägige Privileg Otto II. Von 979, das sich auf die Rechtslage in Köln und Mainz beruft. Aus Straßburg ein Diplom von 989 und so geht es dann weiter. Für privilegienrechtlich ist die Distriktbildung in den rheinischen Bischofsstädten wohl in der Regel schon ottonisch, wenngleich die Stadtrichter erst in salischer Zeit bezeugt sind. Hüttner hat das zuletzt in einem Beitrag in den Vorträgen und Forschungen Band 16 dargelegt für die rheinischen Bischofsstädte. Ich weise darauf hin, dass auch das Hofrecht des Burkhard von Worms, so sehr es bemüht ist, alle sozialen Gruppen rechtlich zu eliminieren, trotzdem bezeugt, dass Worms, das Stadtgebiet, ein Sonderbezirk gewesen ist, etwa darin, dass für die Stadtgrundstücke dem Bischof nur eine begrenzte Möglichkeit bleibt, die Areale einzuziehen, dass in der Stadt die 60-Schilling-Buße gilt bei Wundschlag. Auch ein so wichtiger Befund wie der, dass der Bischof den in Worms offenbar seit einiger Zeit üblich gewesenen Parteieid vor Gericht statt des archaischen Zweikampfes als eines Beweismittels wieder rückgängig macht, den Zweikampf also wieder einführt mit dem Argument, dass eben die Schlägereien in der Stadt zugenommen hätten, oder auch die Stellung von Bürgen bei Zahlungsunfähigkeit nur in der Stadt möglich ist, sonst sofort bei Zahlungsunfähigkeit Bußen an Haut und Haar auf dem Lande verhängt werden. Die Verhältnisse in den oberdeutschen Bischofsstädten, wenn ich es nach der Zusammenfassung von Hefele geben darf, ist etwa so, dass in Augsburg, der hier übrigens ministerialische Burggraf 1046 belegt ist, in Konstanz hingegen ist der Hofstiftshof erstmals 1125-27, also spät als Advocatus Civitatis tätig, ein spätes Beispiel. Und mir geht es eben hier um Tendenzen der Entwicklung, die doch durchgehalten sind, nicht um komplizierte Beispiele. Ein kompliziertes Beispiel wäre vor allem Regensburg. Hier ist sehr gut anzudeuten, auch in Kürze, welche Schattierungen in der Beschreibung bischöflicher Stadtherrschaft nötig sind. In Regensburg bleiben Herzog, Bischof und gewissermaßen als Nutznießer dieses Dualismus in der Waltung eines ja an sich königlich, einer an sich ja königlich gedachten Stadtherrschaft. Als Nutznießer dieses Dualismus auch in Stiftskirchen und das Kloster St. Emmeram bleiben dauernde Konkurrenten um die Stadtherrschaft. In der Mitte des 11. Jahrhunderts hat Otlo von St. Emmeram deutlich drei Gerichtsbezirke jeweils mit dem Begriff Pagus belegt. Pagus Regis, wohl für den pfalzbischöflich, herzoghöflichen Bereich, den Pagus Cleri, da geht es um die Nonnenstifte wohl, Oberniedermünster, und einen Pagus Mercatorum, der sich ausgesprochen an St. Emmeram, das Kloster, angelehnt hatte. Also es bleibt aber bei einem noch auf Jahrhunderte dauernden Gegenüber von zwei Hoch- und zwei Niederrichtern und auch noch weiteren stiftischen Vögten. Und aus dieser Teilung des Gerichtsregals stellte sich also für Regensburg die Frage, wie hier ein einheitlicher städtischer Rechtskreis zu entwickeln war. Die Lösung, die gelegentlich schon im 10. Jahrhundert sich im gemeinsamen Gerichtsvorsitz von Graf und Bischof anbot, konnte dann erst im 13. Jahrhundert im Grunde auf Bürgerinitiativen nun institutionalisiert werden, mit einem Judicium Civitatis. Das ist durchaus nicht etwa ein drittes Gericht oder viertes oder was über anderen, sondern eben neben Burggraf und Vogtgericht durchaus nicht, sondern in ihm sind, wenn ich das bei Hefele richtig verstanden habe, zuletzt die Gerichte älterer Ordnung gewissermaßen in dem Sinne zusammengeführt, dass Burggraf und Vogt und deren Unterrichter zu einem Richterkollegium hier vereint sind in einem Gericht. Blick auf die westfälischen Bistümer, eigentlich nur um noch zu belegen, dass auch spätestens auf der Wende zum 12. Jahrhundert die Rechte des bischöflichen Stiftsvogtes im Mercatus vor den Domburgen auch hier von einem Praefectus Urbis wahrgenommen wird. In die Ausführungen über die Distriktbildung sind zu ergänzen mit einem Hinweis einmal auf die möglichen Ursachen, die gewissermaßen die Länge dieses Prozesses der Entwicklung verständlich machen könnten, und b, auf die Bedeutung der Stadt als Festung. Die Frage, worin die lange Dauer dieses Prozesses von der Ottonenzeit bis ans Ende der Salierzeit, die ja begründet sein könnte, ist meiner Meinung nach, würde meiner Meinung nach noch einmal eine spezielle Untersuchung lohnen, die wohl anzusetzen hätte bei der Frage nach der Relation von Domanialbesitz des Bischofs in der Stadt zu freiem Besitz in der Stadt. Ich glaube, dass in dieser Relation des Immunitätsbesitzes zu freiem Besitz in der Stadt hier ein Ausschlag liegen könnte. Insofern nämlich bei fehlendem Domanialbesitz die intendierte Schließung der bischöflichen Herrschaft seit ottonischer Zeit ja nur zu erreichen war durch eine Quasi-Grafschaftsverleihung, das wäre eben genau diese Distriktusverleihung. Dieser Distriktus umfasst dann auch das Recht, Gerichtshoheit zu üben, über die eigentlich kirchliche Immunität hinaus. Und in den alten Civitates am Rhein ist fraglos der kirchliche Immunitätsbesitz sehr eingeschränkt gegenüber dem Besitz anderer, auch wenn wir das für die Frühzeit sehr schlecht rekonstruieren können. Aber die Spuren von erzbischöflichem Besitz, etwa im ersten Band der Regesten der Erzbischöfe von Köln in der Stadt selbst, sind ganz minimal und lassen darauf schließen, dass das Land längst vor ottonischer Zeit in der Stadt weitgehend an andere vergeben war und hier eben einen geschlossenen Gerichtsbezirk herzustellen. Das bedurfte der Distriktusverleihung, während einer Neugründung wie Magdeburg sicherlich die domanialen Voraussetzungen und damit die Funktion der erzbischöflichen Immunität viel von vornherein geeignet war, auch das Stadtgebiet geschlossen zu erfassen und dann gar nicht mehr eigentlich ein Interesse bestehen musste, jetzt bereits einen engeren Distrikt Stadt unter einem Stadtrichter herauszunehmen. Aber das sind sehr spezifische Probleme. Die Bedeutung der Stadt als Festung, nun im frühen 10. Jahrhundert, schon im 9. Jahrhundert, ist allgemein bekannt und ist ja auch mehrfach für andere Bereiche ja schon zur Sprache gekommen, haben eben Normannen, Sarazenen, Ungarn auf ganz Europa in dieser Hinsicht stadtgeschichtlich gesehen stimulierend gewirkt. Um 1100 veranlassen dann bereits Gegensätze der internen Reichsgeschichte und stellenweise schon der Städte untereinander gemeinderechtliche Ordnungen der Verteidigung und des Mauerbaus. Das ist in doppelter Hinsicht wiederum in unserem Zusammenhang von Interesse. Einmal, insofern der Mauerbau gar nicht so selten bereits unter bischöflicher Waltung geschieht, unter bischöflicher Aufsicht zumindest geschieht, oder auch unter bischöfliche Leitung gestellt wird, auch dort, wo noch keine Exemption des Stadtbezirks vom Grafen vorliegt. Wir haben das Beispiel Mainz, 1881-82, mit dem Einsatz Liutberts von Mainz im Mauerbau. Dann in Worms, 1891-914, unter Bischof Tietlach, die Mauerbauordnung. Darf keineswegs davon ausgegangen werden, dass die Städte bereits aus der Grafschaft dezimiert gewesen wären. Und im Übrigen hat das ja seine Parallelen, die hier zur Sprache gekommen sind. Der Professor Mohr hat Bergamo 904 zur Sprache gebracht, das Privileg 904, ja, das Guido, ja? Nein, Beringer. Beringer, das Privileg Beringers von 904 für Bergamo. Eine Parallele gibt es auch aus Langres, schon aus den 80er Jahren, Karl der Dritte, wo ausdrücklich gesagt wird, dass der Bischof mit den und den Einnahmen des Komitatus ausgestattet wird, weil der Graf versagt hat in seiner Funktion des Mauers. Dann ist aber auch dieser Bereich der Stadt als Festung wichtig, insofern er Erkenntnisse über die Genese oder über die Struktur innerstädtischen Strukturen zulässt, vor allem über die Teilgemeinden. Ich kann ja unmöglich das Problem der Entstehung städtischer Sondergemeinden noch diskutieren wollen. Ich halte für das älteste Beispiel einer systematischen innerstädtischen Pfarrordnung in Deutschland die Ausgliederung der Kölner Innenstadtpfarreien Bad Laurenz, St. Alban. Meines Erachtens schon durch den Erzbischof Bruno I., aber die Beweisführung wäre sehr verwickelt und bleibt auch in vielem hypothetisch. Ein so klarer Fall einer glatten Vierteilung einer Stadt und Zuweisung der Quartiere im strengen Sinne an vier Stiftskirchen mit Pfarrrechten, jeweils mit eigenen Kirchen, die die Pfarrrechte üben, aber den Stiftskirchen zugeordnet sind, wie wir in Worms das kennen durch Bischof Burkhard von Worms, Büttner hat das in der Steinbach-Festschrift dargelegt. Ein solch klarer Fall einer Quartierung ist selten oder sonst gar nicht bezeugt in Deutschland. Die gut 100 Jahre ältere Wormser Mauerbauordnung, die ich eben erwähnte, deutet noch die Möglichkeit an, dass sich in Worms Gemeindeverbände auch aus anderen nachbarschaftlichen Personengruppen hätten bilden können, hier aus der Kaufmannschaft der Friesen, aus Hofrechtsleuten, es wird das Kloster Murbach erwähnt, und dann noch eine Gruppe von Heimgereiben, sonstigen in ihrem Sozialstatus sehr unsicher nur bestimmbaren Stadtbewohnern. Im Kölner System sind beispielsweise die unterschiedlichen Wurzeln der Sondergemeindebildung erkennbar geblieben. Hofrechtsbezirke von Stiftskirchen in der Stadt sind Voraussetzungen für Sondergemeinden geworden, auch bei Abteien gilt das. Dann aber vor allem Parochien. Die Parochien sind entweder aus der Dompfarrei ausgegliederte Parochien, oder sie sind über stiftische Pfarrgerechtsame gewachsen. Dann regelrechte Niedergerichtsbezirke, die durch Dezentralisation der Gesamtgemeindegerichtsverfassung, allerdings nur für Niedergerichtsbarkeit, aus dem Hochgerichtsbezirk ausgegliedert wurden. Also so gesehen haben wir schon mindestens in Köln 4 bis 5 Typen von Sondergemeinden, aber ein besonderes Gewicht kommt den Parochien zu. Ich darf diesem Problem nicht so sehr jetzt in Beispielen noch nachgehen. Worauf es wohl ankommt in unserem Zusammenhang, ist dies, dass auf diesem Felde nun der Sozialgeschichte die ordnende Waltung des Episkopats, freilich gilt das prinzipiell in Stadt und Land, aber doch einmal auch mit Gewicht für die Stadt, und hier sogar in besonderer Weise, dass also die ordnende Waltung des Episkopats noch einmal leistet, das ist erst zu ermessen, wenn es vor dem Hintergrund der allgemeinen Ausbreitung bruderschaftlicher Hilfe in der kommunalen Bewegung, die zeitlich parallel läuft, beurteilt wird. Ich darf daran erinnern, dass sich diese kommunalen Interessen ja auch in Interessen und Kultgemeinschaften, die dem Einzelnen, die zumindest bemüht sind, dem Einzelnen seinen festen Platz in diesseits und jenseits zu sichern, bemüht waren. Denken Sie etwa an die Vorkehrungen für den Totenpomp, gerade in den ältesten uns bekannten Gildestatuten. Das ist eine der wesentlichen Funktionen, die dort dargelegt sind, Gild- und Zunftstatuten. Also dieses Moment der bruderschaftlichen Hilfe in der kommunalen Bewegung wird jetzt auch einbezogen in die Ordnung der Waltung des Episkopats. Und es ist eben ebenso das Kirchspiel im Zeitalter der Kirchenreform zum Stimulant des Gemeindelebens geworden, in dessen Gebietshoheit mit ziviler Ordnung das soziale Elementarverhalten in der Nachbarschaft wie auch kommunalpolitische Ambitionen von Gruppen überführt werden könnten. Ich könnte das sehr schön darlegen am Beispiel der Entstehung der Kaufmannsparochie St. Martin, Klein St. Martin etwa in Köln. Ich erwähne nur in diesem Zusammenhang die Niedergerichtsbarkeit der Kölner Parochien seit etwa 1130 mit ihrer nördlich der Alpen epochalen Einführung der Schriftlichkeit in den städtischen Rechtsverkehr. Etwas, das seit der Antike nördlich der Alpen ganz und gar verkümmert war. Also die Wiedereinführung der Schriftlichkeit in den städtischen Rechtsverkehr, in dem berühmten Kölner Schreinswesen. Dieses Schreinswesen ist vielleicht in Köln, obwohl die Diskussion da auch nicht an ein Ende gekommen ist, nicht vom Stadtherrn, also vom Erzbischof eingeführt, kann es aber, könnte es sein, will es aber gar nicht behaupten, aber es lässt sich jedenfalls sagen, dass andernorts dann nach dem Kölner Vorbild, nämlich vom Bischof von Metz, dann verordnet wurde, so wie in Köln, eine Schreinsführung auch für die städtischen Rechtsfälle. Vor allem geht es da natürlich um die Liegenschaftsangelegenheiten, praktisch eine Vorform von Grundbuch, zu handhaben. Und ich hätte hier, wo es nun um Gemeinde- und Ortsrecht geht, auch auf die sozialen Wirkungen der städtischen Grundbesitzverhältnisse einzugehen. Selbstverständlich begründen nun vollends einmal das faktische Gewicht hier des kirchlichen Grundbesitzes in der Bischofsstadt, aber auch ein zeitlicher Vorrang, nicht aber die ausschließliche Leitung und Leistung von Bischöfen in die folgenden Sätze. Ich gehe von dem altbekannten Endergebnis aus, dass Zugang zur mittelalterlichen Stadtgemeinde man in der Regel nicht ohne Erwerb von Grund- und Hausbesitz in der entwickelten Stadt gewinnen kann. Den italienischen Kollegen ist vielfach klarer als uns, dass die klassische Welt am frühesten die Vergabe von städtischem Boden unter günstigen Wirtschaftsbedingungen vornehmen konnte, nämlich in der Vertragsform des Livelles. Im Norden, zuerst wohl in Genf und Köln um die Mitte des 10. Jahrhunderts bezeugt, leistet ein eigentümlicher Arealzins Vergleichbares. Dieser Arealerwerb in der Stadt auf dieser Grundlage machte den Eigentümer zum Hereditarius. Das ist sehr wichtig, denn als Hereditarius wurde er überhaupt erst rechtlich handlungsfähig, weil er nämlich nur im Gericht eine Substanz einzusetzen hatte. Dieser Arealzins ist aber auf keinen Fall in Eins zu setzen mit dem in Wachs oder auch Geld zu leistenden Zins eines Zensual, diese Kirchenzinse oder Wachszinse, deren Zins ist nicht zu vergleichen mit diesem Arealzins. Ich darf das vielleicht noch dahingehend verdeutlichen, dass dieser Arealzins gewissermaßen eine Ersatzlösung ist für einen Kaufvertrag in einem an sich aber feudalrechtlichen Denken, das den Boden nicht schlechthin freigibt. Während der Wachszins und Kirchenzins, der Zins der Kirchenleute, immer noch ein mundherrliches Verhältnis bestehen lässt, ja sogar manchmal erst begründet, allerdings mit der Ablösung persönlicher Dienste. Das mundherrliche Verhältnis kann sich reduzieren auf die Zinsleistung und der an sich in einem relativen Hörigkeitsverhältnis stehende Mann zur Kirche braucht keine persönlichen Dienste mehr zu leisten, sondern zahlt einen Zins, kann also im Übrigen frei wirtschaften und das Wichtige dabei ist, er kann eben Überschüsse erwirtschaften. Also dieser Areat, gerade in den größeren Bischofsstädten am Fürstenbezirk, ist ein typisches Produkt, würde ich fast sagen, einer Gründerwelle. Diese Arealzins hindert zum Beispiel in Köln überhaupt nicht mehr die freie Verfügung über das Areal am Anfang des 12. Jahrhunderts. Da können wir das deutlich beobachten. Der Erzbischof insistiert dann zwar darauf, dass der Zins weiter gezahlt werde, Hofzins nennt er sich da, und es sieht so aus, als hätte er auch hier also domaniale Ausgangsposition. Wäre völlig falsch, diesen Zins auch wiederum rein auf domanialen Ausgang zu reduzieren. Es hat sogar den Anschein, als sei dieser Zins gerade an Stellen, die man als öffentliches Land bezeichnen könnte. Gewiss vom König irgendwann in bischöflichen Besitz übergegangen, aber ein Besitz, der nicht erschlossen war. Ein ausgesprochenes Beispiel dafür ist das römische Hafengebiet vor Köln. Völlig verrottet, über Jahrhunderte als nichts benutzt, als Schuttablagestätte aus der Stadt. Da überhaupt über Jahrhunderte erstmal 10 bis 12 Meter über das alte Niveau gehoben und damit erstmal hochwasserfrei geworden. Hier auf diesem Gelände sich ein Areal zu erschließen, setzte erhebliche eigene Leistungen voraus. Trotzdem wird es vergeben mit einem Areal. Das ist also hier dieser Areal bindet aber die Person in überhaupt in gar keiner Weise mehr. Es ist die Person sofort in der Lage, dieses Haus zu verkaufen, dass es darauf baut, das Grundstück geht mit an den Käufer, allerdings auch die Zinsbelastung geht über an den Käufer, aber er kann es vererben, verkaufen, verschenken, vor allen Dingen für Seelgerätstiftungen einsetzen, wie er will. Das ist eben nicht vergleichbar mit dem zensualen Verhältnis, auf das ich noch einige Worte verwenden muss. Es ist natürlich und sicherlich Ihnen auch bekannt, eines der wesentlichen Ergebnisse groß angelegter neuer sozialgeschichtlicher Forschung, vor allem denke ich an Karl Bosel, eben die Bedeutung der sozialen Freiheitswirkungen kirchlicher Zensualität auch in den Städten verdeutlicht zu haben. Das Musterbeispiel ist in der Regensburg gewesen. Aber ich glaube, die Sache würde überschätzt, wenn nicht klar wird, dass solche die Person ja immer noch bindende Zensualität nur eine Vorstufe der sogenannten bürgerlichen Freiheit, die ich gleich mal etwas genauer definieren will, sein konnte. Bürgerlichen Freiheit insofern, als die nach den Maßen der Zeit erst voll sich ausdrückt im Zugang des Hereditarius, dieses Erbbesitzers, zur Gerichtsgemeinde. Die Zensualität, die macht mobil zum eigenen Wirtschaften, auch mit der Möglichkeit, den Überschuss in städtischen Grundbesitz anzunehmen. Nicht anders steht es meiner Meinung nach um die Ministerialen. Auch sie leben ganz deutlich in zwei oder gar mehreren Rechtskreisen. Und die finden meines Erachtens als städtische Hereditarien und nicht anders Zugang zur städtischen Gerichtsgemeinde. Sonst bleiben sie ministerial. Ja, für die Bildung, an sich also nun ständige Fortbildung von Ortsrecht, ist aber grundlegend, dass die städtische Gerichtsgemeinde, vertreten in ihren Urteilsfindern, ihrerseits nunmehr an einer aus spezifisch urbanen Fällen resultierenden Rechtsprechung mitwirkt. Es ist also die Struktur wiederum der Gerichtsordnung, die ich anfangs erläutert habe, die man hier vor Augen haben muss. Die Urteile arbeiten ja ständig über die Behandlung urbaner Fälle an einer Weiterbildung des spezifisch rechtlichen, städtischen Rechts. Und eingeschlossen auch hier die Weistumsfindung über eine gerechte Regalienverwaltung. Und darin vor allem manifestiert sich die so bedeutsame Teilhabe der Gemeinde am Privilegienstand der Stadtherrschaft, des Erzbischofs und Bischofs. Und diese Teilhabe an Privilegienstand, genossenschaftlich geübt, ist sehr früh gegeben. Sie ist weit weniger sensationell, als ältere Forschung glaubte. Und wir fassen in solcher Teilhabe am Privilegienstand der bischöflichen Herren noch einmal einen Katalysator der Gemeindebildung. Und dann ein letztes, da ja nun das Stadtgericht der Bischofsstädte ein grafengleiches Hochgericht ist, ist jetzt nach innen, das heißt also in der Stadt, der soziale Rückstand gegenüber dem Freien auf dem Land mit Gerichtsstand unter seinesgleichen vor dem Grafen aufgehoben. Landadel vor ein Stadtgericht zu ziehen, wird immer problematisch bleiben. Umgekehrt ist es die Angst der Städter vor den landgerichtlichen Urteilen, die seit dem 12. Jahrhundert dann den bischöflichen Stadt- und nun werdenden Territorialherren das Jus de non evocando abfordert. Es wurde ansatzweise zum ersten Mal bereits von Lothar dem Dritten den Bürgern von Straßburg verliehen. Also es ging mir darum zu verdeutlichen, was bischöfliche Stadtherrschaft seit dem 10. Jahrhundert strukturell für die deutsche Stadtgeschichte ausgeformt hat. Die Gründung von Stadtrecht auf dem Gerichtsbezirk, Pfarrzugehörigkeit, Arealerwerb sind konstituierende Elemente mit erheblicher sozialgeschichtlicher Bedeutung. Dann die Partizipation am Privilegienstand der Herrschaft. Und all das konnte bereits der Welle der Gründungsstädte des 12. und 13. Jahrhunderts Orientierung geben und hat es auch gegeben. Ich darf noch einen Hinweis geben auf das Weichbildrecht, das gerade in der deutschen Forschung für den niederdeutschen und ostdeutschen Raum eine große Rolle gespielt hat und in der Welle der Gründungsstädte dann eine Rolle spielt. Das Weichbildrecht, das der Bischof Hermann im Jahre 1178 zuerst in Münster verlieh, von Crochel ist das 1960 in einem Buch mit allen Wirkungen genau untersucht worden. Auch das Weichbild ist in der Substanz eine Rechtsbildung, die das Problem der Vergabe von städtischem Areal eine Lösung zuführt. Im Ansatz eine grundherrliche, in diesem Fall eine grundherrliche Spielart der Erbleihe städtischen Bodens mit dem Ziel, geschlossene Ortschaften zu begrünen. Hinzuzunehmen ist in der Beurteilung der bischöflichen Stadtherrschaft die stadtherrliche Rechtssetzung, die dann auch einsetzt, für uns erkennbar, vornehmlich aber erst seit dem 11. Jahrhundert, regelrechte Regelungen in den Siedeln, in den Markts, in den Grundbesitzverhältnissen, aber auch eben unsere ältesten Gründungen von Innungen, Zünften, Befreiungen von Pflichten und Abgaben und so weiter in der bischöflichen Waltung liegen oder allenfalls früheste Formen der Ablösung bischöflicher Waltung hier schon hineinspielen. Sogar die Gründungsurkunde einer Judenstadt ist uns erhalten in Speyer durch den Bischof Rüdiger Hutzmann 1084. Das ist ein Jahrzehnt vor den ersten Pogromen in Deutschland. Ich darf auch nur darauf hinweisen, dass das Thema Bischöfe und Juden ein eigenes Thema gerade in diesem Zusammenhang darstellen würde, dass dem nachzugehen verlohnt. Vielleicht zur Klärung noch einen Hinweis: bis weit ins 11. Jahrhundert ergehen städtische Privilegien in Deutschland zwar gelegentlich an Gruppen, insbesondere Kaufleute, aber städtische Privilegien ergehen nie an die Gemeinde als Rechtspartner. Oder anders gefasst, das Kriterium für die Existenz einer Gemeinde, nämlich Anerkennung einer Ortseinwohnerschaft als Rechtspartner, Partner, die das Privileg selber empfängt. Dieses Kriterium ist in Südeuropa viel früher anzulegen. Barcelona 844, Genua 958 oder der Fuero von León 1020 wären hier zu nennen. Nördlich der Alpen ist wohl erstmals die Villa wie an der Maas 1066 vom Bischof von Lüttich privilegiert worden, durchaus als Gemeinde. Und erste Diplome haben wir dann 1111 und 1114 für Speyer und Worms und 1129 für die Fideles von Straßburg. Nun, keinesfalls sind damit erst Gemeinden konstituiert worden. Überall in Europa treten bereits Gemeinden in festen Strukturen in die sogenannte kommunale Bewegung ein. So, jetzt habe ich jetzt die Hälfte und ich gebe es nun auf. Aber Sie können mir so ein Exemplar dieses Entwurfs geben, vielleicht kommentiere ich anhand dieses Experten kurz, was ich alles sagen wollte, ohne dass ich vorher geübt habe, wie viel Zeit ich brauche für das. Also die Bischofsstadt als Sakrallandschaft, Hoheit der Stadt. Ich habe im Text schon das Wesentliche angedeutet, worum es hierbei geht. Es ist in dem Buch von Maurer über Konstanz, das hier besonders zu erwähnen wäre, der Versuch gemacht, aus der Bautätigkeit der Bischöfe des 10. Jahrhunderts, die eine erhebliche stadtgeschichtliche Bedeutung dann gewonnen hat, in der Orientierung ganzer Stadtbewohnergruppen auf diese Kirchen, aber auch darüber hinaus, da ist herausgearbeitet, was man an sich an italienischen Städten auch früher schon erkannt hat, aber das auch in mancher Vielfalt sich anbietet. Also der Bischof von Konstanz, nach den Patrozinien zu schließen, hat ganz deutlich sich fünf Hauptkirchen gleich denen, die der Papst in Rom für seine liturgischen Prozessionen brauchte, auch in Konstanz angelegt, sogar mit der Pointe, dass das Peterspatrozinium gewissermaßen ganz Renum, ganz Tiberim angebracht worden ist in dem Kloster Petershausen. Das ist also ein Hinweis, das hat weitere Pointen auch für die weitere Mentalität in der Bürgerschaft, in der Konzentrierung auf diese Punkte. Ein besonders interessantes Beispiel, und in diesem Falle haben wir sogar direkte Aussagen in der Vita Meinverzi, ist Paderborn. Paderborn ist um 1000 abgebrannt, Meinwerk ist in Rom gewesen und hat also eine Reihe von Kirchen auch mit römischen Patrozinien, unter anderem Johannes-Patrozinium, Ante Portam Latinam auch eingeführt. Aber das Entscheidende dann von Rom so gelöst, die Vita sagt es ausdrücklich, in Kreuzesform, ein Kreuz habe er über die Stadt legen, über die Immunität legen wollen, indem er außen an die vier Ecken jeweils eine Stütze der Klosterkirche gebaut habe. Zwei davon sind nur gebaut worden, aber die Konzeption ist da. Dieser Versuch, eine Kreuzform über die Stadt zu legen, ist wohl auch in Bamberg und anderen Orten erkennbar. Vielleicht ein Hinweis auf erste Quellen dafür, dass, was im 12. Jahrhundert deutlicher wird, gewissermaßen eine Idealstadtkonzeption orientiert an Jerusalem, erkennbar etwa auch ganz einfach in der kartografischen Darstellung Jerusalems als Kreis mit einer Vierteilung, was aller Wirklichkeit widerspricht, und man hat in der Zeit nun sehr konkrete Vorstellungen von Jerusalem, etwa Fulcher von Chartres, der Anfang des 12. Jahrhunderts Tempeldienst über mehrere Jahrzehnte in Konstantinopel, in Jerusalem geleistet hat, gibt auch dieses Bild von der Idealstadt und viergeteilten Stadt. In diesem Kapitel wollte ich noch einen Punkt anschneiden, der auf die Entstehung der ältesten, wie ich meine, europäischen Stadtsiegel hinweist. Die sind merkwürdigerweise nicht in den italischen Kommunen, sondern in den rheinischen Bischofsstädten nachweisbar. Die ältesten europäischen Stadtsiegel führen Mainz und Köln. Die ersten Belege in Wachsabguss stammen zwar erst von der Mitte des 12. Jahrhunderts, aber es ist heute aus formalen Gründen und auch aus allgemeingeschichtlichen Erwägungen sehr gut, teilweise schon entwickelt, zum Teil wollte ich das hier tun, dass diese Siege in die Spätzeit des Investiturstreites gehören und ihrer Konzeption nach von uns nicht einfach als Stadtsiege verstanden werden können. Es zeigt sich in der Legende vor allem des Mainzer Sieges eine erhebliche Abstraktion von der bis daher üblichen Vorstellung der Herrschaft durch den Bischof. Das Mainzer Siegel, dem das erzbischöfliche Siegel, und das bleibt auch in Geltung, wird auf einmal eines mit der Aurea Magontia und dann diese merkwürdige Sache, Romane Ecclesiae Specialis Filia. Diese ganze Konzeption des Tochter-Rom-Mutter-Verhältnisses Mainz-Rom ist bestimmt nicht auf dem Bürgerhaus erfunden worden, sondern setzt eine auch wohl im Ansatz doch erkennbare Diskussion im Kreise der Domschule voraus, des Domkapitels und der Domschule. Und wenn die Bürgerschaft dieses Siegel, und es ist tatsächlich erst als Stadtsiegel uns bezeugt, dann verwendet, glaube ich doch, dass man auf enge Zusammenhänge, gesellschaftliche Bindungen der Oberschichten zum Domkapitel schließen darf. Wir haben dafür auch insofern Anhaltspunkt, als etwa in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts der Streit zwischen dem Bischof und dem Domkapitel in Straßburg etwa zu einer Konzentrierung der Bürgerschaft um das Domkapitel auch geführt hat und überhaupt die Bürgerschaft gar nicht so selten innerkirchliche Konflikte in der Bischofsstadt, die sich auch vom Investiturstreit annähern, zwischen den Domstiftern und anderen Stiftern nutzen, sich zu orientieren für die eigenen Ziele. Dann die kommunale Bewegung, da will ich jetzt auf das Allgemeine doch nicht mehr zu sprechen kommen. Es ist natürlich jetzt auch mit erheblichen Gewalttätigkeiten, gerade in den rheinischen Bischofsstädten, zu rechnen, bis zu dem einen Beispiel eines Bischofsmordes, 1162 wohl, Konrad von Seelenhofen in Mainz, mit der erheblichen Folge, dass Mainz genauso gestraft wird wie gleichzeitig Mailand, in diesem Falle aber auf der Grundlage, einer kirchenrechtlichen Grundlage, die für Bischofsmord vorsieht, dass die Rechte der Civitas dem Ort entzogen werden. Und Barbarossa lässt die Mauern von Mainz genauso schleifen wie die von Mailand, das zu einem Zeitpunkt, wo in Deutschland den Bischofsstädten am Rhein die kommunale Entwicklung in der Organisation auch von Selbstverwaltungsorganen doch erhebliche Fortschritte macht. Mainz hat hier sehr viel nachzuholen und erst um 1200 in den Auseinandersetzungen des Thronstreites finden sich Erzbischof und Bürgerschaft wieder zu gemeinsamem Mauerbau, ganz einfach, weil beide Interessen nun betroffen sind. Dieser Thronstreit, ich deutete das in der Einleitung schon an, von 1198, spielt dann eine große Rolle in der Entwicklung gerade der Verfassung und der Bischofsstädte. Jetzt treten auch die Spielarten der Ratsverfassungen auf. Dabei muss man sehen, dass die Ratsverfassung sicherlich im Port einerseits des Konsulats aus Italien ist, andererseits aber doch an sehr konkrete Vorbildungen anknüpft. Das geht in Städten wie Basel, wie Speyer, wie Worms so weit, dass es einen regelrechten ministerialischen Hofrat schon gegeben hat, dem nun spezifische Selbstverwaltungsaufgaben in der Stadt zugestanden werden. Das zu dem Ereignis 1198, Ich habe dann an dem Schluss eine Interpretation des großen Schied aus Köln von 1258 stellen wollen. Aber ich kann auch hier das Wesentliche in Kürze andeuten. Es ist der Zeitpunkt, zu dem in Köln der letzte Versuch von erzbischöflicher Seite gemacht wird, die Stadtherrschaft noch einmal in vollem Sinne herzustellen. Konrad von Hochstaden hatte sich gegenüber territorialpolitischen Konkurrenten zu dieser Zeit freigekämpft und hat dann ein Schiedskolleg berufen. Führend in ihm ist übrigens Albertus Magnus gewesen. Und Bürgerschaft und Erzbischof haben ihre Klagen vorgetragen. Das Prinzip, auf das Konrad von Hochstaden seinen Anspruch stellt, ist, dass alle richterliche Gewalt, die weltliche wie die geistliche, beim Erzbischof liegt. Und im Grunde alle Formen von Selbstverwaltung immer noch sehr traditionell archaisch unter diesem juristischen Aspekt der Rechtsprechung, der Organisation des Gerichtswesens verstanden wurde. Die Bürgerschaft war darüber längst hinausgewachsen. Dieser Punkt ist aber dann im Grunde gar nicht mehr das Interessante an dem Schied. Interessant ist, und das ist etwas, in dem die Arbiter dann auch im Grunde dem Erzbischof Recht geben mussten, sind die Klagepunkte, die deutlich auf innerstädtische Sozialkonflikte nun hinweisen, nämlich auf Korruption der Geschlechter in der Übung der Stadtherrschaft, in der Übung der Justiz. Es ist meiner Meinung nach ein sehr einfacher und sehr banaler Standpunkt, nur darauf hinzuweisen, dass Konrad natürlich versucht habe, die Geschlechter auszuschalten mit diesem Vorwurf der Korruption. Es ist andererseits nicht zu übersehen, dass auch ein ehrliches Bemühen da ist, nun einen einsetzenden Sozialdarwinismus, wie er uns heute kaum noch vorstellbar ist. Also die Harmonie ist zu diesem Zeitpunkt in den Städten vorbei. Und ich glaube, man kann durchsetzlich unter sozialgeschichtlichem Aspekt sagen, dass die Zeit einer intakten Stadtherrschaft ganz entschieden ausgleichend gewirkt hat auf soziale Konflikte. Wobei ich nicht so naiv sein will, zu behaupten, dass eine intakte Stadtherrschaft ständig dieses Problem hätte weiter lösen können. Aber ich möchte auch für einen Zynismus halten, dahingehend die Sache jetzt gerade am Kölner Schied zu interpretieren. Das geschieht sowohl im bürgerlichen Lager, könnte ich den Kölner Stadtarchivar dafür namhaft machen, als im marxistischen Lager. Es gibt in einem neuen Band von herausgegeben von, mir fällt es vielleicht nachher noch ein, über Stadt und Städtebürgertum in Deutschland im 13. Jahrhundert, ist gerade erschienen im Akademieverlag Berlin von, nicht von Werner, von einem anderen da herausgegeben. Da gibt es einen größeren Beitrag gerade auch über Köln. Es wird eben einfach als, es ist ein gewisser Zynismus, das einfach nur so zu deuten, als habe der Konrad von Hochstaden nicht anders als die Stadtherrschaft im Auge gehabt. Die Klagepunkte sind sehr konkret und auch die Vorschläge der Arbiter, das abzuschaffen, das geht bis in die Bereiche sozialer Preispolitik, denn doch hinein, also ein Versuch, doch ausgleichend hier noch einmal zu wirken. Die Sache ist aber erfolglos verlaufen. Nach Konrads Tod finden sich die nach global unter dem Begriff Zünfte nun subsumiert, Zünfte und die Geschlechter noch einmal zusammen gegen die Stadtherrschaft, die dann endgültig abgelöst wird. Aber auch das wäre hier zu erwähnen. De jure bleibt bis zur Französischen Revolution die Hochgerichtsbarkeit und die hochrichterliche Funktion des Erzbischofs anerkannt. Nur hat das de facto keine Bedeutung mehr, weil dem Erzbischof die Berufung der Richter von jetzt an entzogen wird. Ja, also entschuldigen Sie, dass ich so ins Aphoristische hinein das dann ausklingen lassen musste und auch im Übrigen viel zu lange geredet habe, aber es ist ein weites Feld, wie man mir zugesteht. Und ich hoffe also, wenigstens nicht ganz bestätigen, fruchtlos gesprochen. Wenn man so ins Generische kommt, dann zerfallen die Fakten weg und hängt das Ganze in der Luft. Ja. Man muss es natürlich unterbauen und dann die Wahl zwischen der Schüler und der Charybdis, wie man da am besten durchkommt. Aber es war für uns alle sehr eindrucksvoll und unerhört reichhaltig. Und ich danke Ihnen sehr herzlich dafür und hoffe, dass wir das ein oder andere, der noch dann in der Diskussion, vielleicht, was Sie gern noch gesagt hätten, bringen können. Zunächst aber würde ich meinen, unterbrechen wir zu unserer üblichen Pause und treffen uns dann nachher zur Aussprache. Entschuldigung, wie war das? Schöner. Da bringt man was und dann muss ich entschuldigen. Der Montag, ja, wie haben Sie das hergelegt? Dal Aurigine.